Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gottes Segen mit euch und sein Friede und Segen und Friede mit dem Gesandten Gottes und mit seinen Gefährten und mit den Rechtgeleiteten von jetzt an und von der Zeit des Propheten natürlich an bis zum jüngsten Tag, wenn die Stunde des Gerichts naht. Mein Thema ist heute Siddiq. Man könnte es übersetzen mit Aufrichtigkeit, Bezeugen der Wahrheit und so weiter, aber das alles ist mir zu schwammig und zu vage. Ich versuche euch den Begriff klar zu machen durch Gegenüberstellung. Manches wird deutlich durch die Gegenüberstellung. Wer nicht die Erde hat und den Himmel, sieht keinen Horizont. Nur durch den Gegensatz erkennt man manchmal eine Grenze. Beginnen wir mit dem, was es eigentlich ausdrücken soll. Da müssen wir zu dem Begriff von Haq und Batil kommen. Haq in dem Falle ist die Wahrheit. Und Allah selber, subhanahu wa ta'ala, hat sich diesen Begriff Al-Haq auch als einen seiner Namen gewählt. Haq ist nicht nur Wahrheit, sondern eine Art von äußerster Wirklichkeit, das wirkliche Sein. Der Gegensatz dazu ist Batil. Im Koran selber wird nicht das Wort Butlan, Nichtigkeit, erwähnt, sondern in den entsprechenden Gegenüberstellungen immer der Begriff Batil. Ich beschränke mich also auch darauf. Batil ist nicht einfach nichtig, es ist eigentlich in seinem Wesen nichts. Darum kann man sagen, wenn eine Tat getan wird, die im Sinne des Haq, der Wirklichkeit, der existenziellen Echtheit nicht besteht, so ist es nichts. Im Beispiel, wenn man sagt, dass jemand ein Gebet verrichtet, aber in diesem Gebet zum Beispiel einen der Arkan, der elementaren Pflichtteile, vernachlässigt oder so falsch macht, dass der Rücken, also diese elementare Säule, zerstört wird. So ist das Gebet auch zerstört. Man sagt, batulat salatu. Gemeint, sein Gebet ist batil geworden. Es ist nicht einfach nur falsch, nein. Es ist, als ob es niemals existiert hätte. Und genauso alle Folgen, die daraus kommen könnten oder hätten kommen können. Wer einen Vertrag macht, und der Vertrag wird zunichte gemäß der Scharia, der hat bewirkt, dass es so ist, als ob niemals etwas gewesen wäre, wenn der Vertrag wirklich gänzlich zugrunde geht und nicht aufgelöst wird. Und das bedeutet alle Folgen davon. Wenn ich also etwas gekauft habe, so schien es mir, zum Beispiel zum Zeitpunkt des Freitagsgebets selbst, im engeren Sinne, nach dem zweiten Adhan, wenn das eigentliche Gebet beginnt. Wenn dort ein Vertrag abgeschlossen wird, besteht Einigkeit unter dem Mawahib, dass ein solcher Kaufvertrag völlig batil ist. Das bedeutet, würde jemand das, was er scheinbar gekauft hat, mit nach Hause nehmen und wäre das zum Beispiel etwas, was irgendeinen Gewinn abwirft oder ein Tier, was ein Junge wirft und so weiter. All das wäre nicht seins und all die Folgen dürfte er nicht nutzen, weil es von Anfang an batil ist. Mit diesen Begriffen Haq und Batil, mit diesen Begriffen allein kann man den Begriff Sidq bestimmen. Ohne diese Begriffe hat auch Sidq keinen Wert. Es gibt verschiedene Worte und Verben. Ich will euch nicht zu sehr mit der Grammatik hier traktieren. Etwas muss ich es aber doch. Man kann es umschreiben. Fangen wir damit an. Man kann das Grundverb Sadaqa als Verb so beschreiben, dass etwas aufrichtig ist. Etwas wahr ist. Oder jemand die Wahrheit sagt und Aufrichtigkeit zeigt. So heißt es zum Beispiel, قُلْ صَدَقَ اللَّهُ in der Sure Al-Imran, in der 95. Aya. Und damit ist gemeint, sprich, Allah, jetzt ist es eine Übersetzungsfrage, spricht wahr, tut Wahres, ist aufrichtig. Man könnte auch so schreiben, ist Haq und lässt Haq sein, existieren. So kommt man der Sache näher. Und alles andere ist eine Übersetzungsfrage. Darum, jede Übersetzung birgt nur einen Aspekt. Wenn man aber den Begriff des Haq hat, erkennt man, eigentlich müsste man es umschreiben, sprich, Allah lässt das Haq sein. Darum ist es von den Gelehrten, Gottes Befriedenheit mit den aufrichtigen Gelehrten, auch üblich, dass man nach der Koranrezitation Sadaqallahu al-Azim sagt, mit einfachem Dal, also Sadaqa, nicht Sadaqa, sondern Sadaqallahu al-Azim, mit dem Hintergrund, Allah hat die Wahrheit sein lassen. Oder Allah hat die Wahrheit gesprochen. Im ersten Falle beziehe ich mich darauf, dass Allah selber Haq ist und dass der Koran auch ein Haq ist. Etwas, was tatsächlich existiert und eine wirkliche Existenz hat, in Diesseits und Jenseits. Sodass die Gelehrten zum Beispiel auch sagten, wo einmal der Koran rezitiert ist, auch wenn er niemals dort schriftlich war, so existiert er dort. Er hat eine wirkliche Existenz. Er ist da. Und genauso ist es mit Allah. Und deswegen könnte man in diesem Sinne Sadaqa verstehen. Anders könnte ich es auch wörtlich verstehen, als Sprachform, wenn ich nämlich sage, قُلْ صَدَقَ اللَّهُ Allah spricht die Wahrheit in dem, was er euch an Beispielen und an Hinweisen im Koran gibt. Gemeint, das, was Allah sagt, ist wahr und nicht Lüge. Damit komme ich zum Zweiten. Genauso wie Haq und Batil zwei gegensätzliche Teile einer Waagschale bilden. Mit einer gewissen Einschränkung, auf die ich gleich noch komme, könnte man sagen, genauso ist es mit Sadaqa und Kaziba. Oder Sidq als Substantiv und Kazib. Wenn Sidq alles das ist, was bekräftigt und bezeugt, dass etwas Haq ist, genauso ist Kazib das Verbergen, Verdecken, Scheinbare nicht sein lassen von Haq. Ich sage scheinbar, weil es tatsächlich so ist, Haq und Batil sind nicht wie eine Art Dualismus zwei existente Dinge. Batil ist gar nicht da. Haq alleine ist da. Das ist das eigentliche Geheimnis. Und darin irren viele. Deswegen heißt es zum Beispiel, wenn man von Iman und Kufr spricht, ich will mal von der Übersetzung Glaube und Unglaube etwas weg. Iman ist also die völlige innere Überzeugung und Hingabe an Allah und danach folgt der ganze Rest. Und Kufr ist eigentlich wortwörtlich ein Bedecken. Man sagt, Kufr al-Falah, das heißt nicht, der Bauer wird ungläubig, sondern das bedeutet, der Bauer wendet die Erdscholle um und bedeckt mit einem Teil der Erdscholle ein Korn oder die Aussaat. Das ist die Grundbedeutung von Kufr. Es gibt übrigens auch im Dialekt immer noch den Begriff von Kufr als Bauerndorf. Aus dieser Grundbedeutung, aus der alten Grundbedeutung. Der Kafir ist also jemand, der Haq bedeckt und nicht offen werden lassen will. Das ist seine Sünde. Und das ist auch der eigentliche Hintergrund von Kazib, denn das kann man jetzt nachvollziehen. Wenn es eine Wahrheit gibt, so ist das Verbergen dieser Wahrheit, das bewusste, willentliche und eigentlich auch bösartige Verdecken, eine Lüge. Wenn man eine Lüge spricht, so ist es ja nicht, dass man nicht die Wahrheit gewusst hätte. Es ist ja nicht ein sich irren. Lügen bedeutet, ich weiß, dass etwas wahr ist, aber ich will nicht, dass es offenkundig wird. Oder ich will es einem bestimmten gegenüber verbergen. Also bedecke ich es mit etwas anderem. Ich schaue, dass die Wahrheit verschwindet. In diesem Sinne, wie es in der Ayah heißt, es ist der Wunsch derer, die Kafirun sind, die eben in diesem Sinne den Kufr machen, dass sie das Licht Allahs auslöschen. Yudfi'u nur Allah, wie es heißt. Das gelingt aber nicht. Weil jede Art von Lüge eine Täuschung ist. Und die Täuschung ist, auch wenn sie eine Weile vielleicht manche irren mag, letztlich Batil. Und so schließt sich der Kreis. Ihr seht, Haq und Sidq auf der einen Seite entsprechen wie eine Waagschale auf der anderen Seite Batil und Kazib. Das ist ein Aspekt. Schauen wir einmal, wie Sidq im Koran gebraucht wird. Wir haben zum Beispiel in der Surah Al-Fath eine interessante Sache, wo nämlich der Begriff von Sadaq und der Begriff von Haq zusammen genannt werden. Wo es nämlich heißt, Bismillahirrahmanirrahim, لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ. Und hier könnte man grob übersetzen, sinngemäß, so hat Allah also seinem Gesandten, Gesandten Muhammad gegenüber, die Vision, hier kann man nicht Traum sagen, die Vision wahrhaftig werden lassen. Gemeint ist, dass dem Gesandten Gottes bereits bevor es eintrat, die Einnahme Makkas durch Allah kundgetan wurde. Und das war in der Form eines Wahi, einer Offenbarung. Manchmal wird Offenbarung, vor allem die nicht im Schlaf passiert, es hat nichts mit Schlaf zu tun, auch im Koran als Ru'ya bezeichnet. Ähnlich wie in der Geschichte Ibrahims a.s., wo es nämlich heißt, dass Allah, als Ibrahim Ismail schlachten wollte auf Befehl Gottes und Allah ein Widder oder ein Schaf aus dem Paradies herauskommen ließ, um Ismail damit auszulösen, sagte, قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَا. Und das heißt nicht das Traumgebilde, sondern die Propheten träumen nicht Nichtiges, es war eine Vision. Und in diesem Sinne wird das hier auch verwendet. Interessant ist hier der Zusammenhang zwischen Haq und Sadaq. Es heißt Sadaqallah und so weiter, Bilhaq. Womit hat er etwas wahr werden lassen? Bilhaq. Im Kommentar heißt es tatsächlich, Haqqaqahu. Das bedeutet, er ließ die Sache, die zunächst eine Vision war, im Diesseits Wirklichkeit werden. Und das ist eine der wichtigsten Bedeutungen von Sadaq, wenn es sich um Allah handelt. Aber auch bei dem, was wir gleich noch besprechen, bei dem Sadiq. Dazu komme ich aber gleich. Manchmal verwendet Allah subhanahu wa ta'ala diesen Begriff ironisch, manchmal sogar sarkastisch. Vor allen Dingen dort, wo die Wendung verwendet wird, in kuntum sadiqin. Wenn ihr denn wirklich, müsste man grob übersetzen, Siddiq habt. Und ihr habt es nicht, wird damit impliziert. Zum Beispiel in der Surah Al-Baqarah, in der 23. Aya, wo es heißt, Bismillahirrahmanirrahim, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Grob übersetzt: Und wenn ihr im Zweifel seid, im inneren Zweifel bezüglich dessen, was wir auf unseren Diener, gemeint den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, herabgesandt haben, gemeint koranische Verse, so kommt mit einer Sura, die diesem entspricht, und ruft dabei eure Zeugen an, gemeint die Gottheiten, zur Erklärung, min dunillahi, die eben nicht Gott sind, die eben nicht Allah sind, das was außerhalb Gottes ist, in kuntum sadiqin, wenn ihr denn wirklich Siddiq zeigen könnt und wollt. Das könnt ihr aber nicht, wird impliziert, denn in der nächsten Aya, und deswegen habe ich das Beispiel ausgewählt, wird es parademäßig direkt ad absurdum geführt. Und wenn ihr es nicht tut, und ihr werdet es gar nicht können, im Nebensatz. Und dann geht es weiter, so fürchtet ein Feuer und so weiter. Wichtig ist hier, bei diesen und bei anderen Beispielen, die insgesamt in dieser Sinngebung 28 Mal im Koran vorkommen, in dieser speziellen ironischen Art, dass hier gesagt wird, ihr könnt das, was ihr da behauptet, gar nicht Haq, Wirklichkeit werden lassen. Es ist eine Lüge, wenn ihr das behauptet, und es ist ein nichtiges Unterfangen, denn وَلَن تَفْعَلُوا, ihr werdet es nicht tun können. Das ist eine Verwendung von Siddiq im Negativen. Betrachten wir einmal den, als Abschluss den Begriff Sadiq und Siddiq. Sadiq leitet sich eigentlich ab von dem Begriff Sadaqa. Gemeint jemand, der Siddiq zeigt oder bezeugt oder zum Ausdruck bringt oder werden lässt. Sei es mit seiner Zunge, sei es mit seinen Handlungen. Die meisten sagen mit beidem. Ähnliches gibt es übrigens auch bei dem Begriff Tasaddaqa. Das ist von Sadaqa abhängig, gemeint eine Spende, eine Gabe, wobei ich Hinweise auf die Sadaqatul Fitr als Nebenerwerb, denn Sadaqatul Fitr ist naturgemäß das, was man in den letzten Tagen des Ramadan, nach den meisten gelehrten Meinungen innerhalb der letzten drei Tage, nach manchen nur innerhalb des letzten Tages, minimal aber vor dem Adhan des Festgebetes abgibt. Hier könnt ihr das übrigens auch tun, das war nur als Hinweis vermerkt. Und die Sadaqa, das ist hier auch interessant, Sadaqatul Fitr heißt ja wortwörtlich nicht die Gabe wegen Fitr. Das hätte damit eigentlich nichts zu tun, sondern es bedeutet, man hat die eigentliche Absicht, die hinter dem Fasten stand, nämlich Verzicht zu zeigen und vor allen Dingen seine Begierde zu überwinden, bezeugt mit der Wahrheit durch diese Gabe. Denn durch diese Gabe, die Sadaqatul Fitr, das sollte nicht eigentlich, obwohl das heute ausgemacht wird, als Geld gegeben werden, sollte eigentlich Essen bereitgestellt werden. Der Grundgedanke bei Sadaqatul Fitr ist immer Nahrung und nicht Geld. Das ist heutzutage nur ein manchmal notwendiger Austausch, aber es liegt der Sache nicht zugrunde. Und deswegen ist im Klassischen die Art, dass jemand eine Handvoll Korn oder Datteln oder anderes gibt, eben Nahrung, auf der anderen Waagschale sein Fasten, die Bezeugung der Wahrheit, nicht nur ich habe gefastet, sondern ich möchte dem anderen sein erzwungenes Fasten, weil er arm ist, ersparen. Und das nennt man auch ein Siddiq. Und das ist der Hintergrund für den Begriff Sadaqa. Darum heißt es überhaupt Sadaqatul Fitr. Und nicht zum Beispiel Nihlatul Fitr oder geschenktes Fitr. Das hat damit gar nichts zu tun. Der Sadiq nun muss jemand sein, der ehrlich und aufrichtig handelt und durch die Praxis seinen Siddiq zeigt. Beispielsweise wird das bezüglich der Propheten ausgedrückt, wo es nämlich heißt, in der Surah Al-Ahzab, in der 23. Aya, لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ, wörtlich, ob dass er die Siddiq haben, nach ihrem Siddiq befragt. Dazu wird im Kommentar gesagt, damit ist gemeint, dass die Propheten, aber auch stellvertretend von ihnen die anderen Menschen selbst, mit ihrer Zunge wahrhaftig und aufrichtig sagen müssen, was sie wahrhaftig und aufrichtig getan haben. Also die wahrhaftige Aussage über die wahrhaftige Tat. Natürlich ist das bei den Propheten positiv, aber umgekehrt würde das auch für die Kuffar und für die Munafiqin und all die übrigen Übeltäter gelten. Und das heißt, ja, in mehreren Ayat, ich hier nur andeute, dass am jüngsten Tag einige dieser Menschen, die schon wissen, dass sie verurteilt werden, versuchen werden zu schweigen und dass Allah ihre Haut und ihre Körperglieder zum Sprechen bringt. Das bedeutet, die Hand, die Übles getan hat, wird bezeugen mit Siddiq, was sie im Sinne von Siddiq wahrhaftig getan hat. Und der Mensch ist erstaunt. Wie kannst du das tun, O Hand? In diesem Sinne. Das ist mit einem Hintergrund dieser Aya. Der Siddiq jedoch ist etwas Besonderes. Zunächst einmal sollte klar genannt sein, dass sie eine besondere Rolle haben. Es heißt nämlich, beispielsweise in der parademäßigen Aya, der 69. in der Surah An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim, ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Ungefähr in der Wiedergebung, und wer Allah und seinem Gesandten gehorsam ist, für diejenigen gilt, dass diese gemeinsam sein werden, existieren werden, mit denjenigen, denen Allah gegenüber Ni'ma, eine Gnadengabe, bereitgestellt hat, und zwar mit den Nabiyin, also Anbiya, den Propheten, erste Stufe, dann die Siddiqin direkt danach, dann die Shuhada, die um ihres Iman willen getötet wurden, was Salahin, die Salah haben. Darauf will ich heute nicht so stark eingehen. Und ihr seht, die Abstufung ist doch bezeichnend, dass die Anbiya natürlich eine Extrastellung haben, aber die Siddiqin kommen noch vor den Shuhada. Und die Reihenfolge ist, da sind sich die Kommentatoren einig, nicht frei. Sie ist gewollt. Es ist eine ganz klare hierarchische Aufzählung. Man müsste jetzt fragen, was ist denn nun die Eigenheit eines Siddiq? Ein Sadiq ist jemand, der aufrichtig ist in seiner Handlung und Korrektes tut. Aber er bleibt im Rahmen dessen, was man üblicherweise erwarten kann. Von einem, der aufrichtig ist. Aber der Siddiq geht über dieses Maß hinaus. Parademäßig hat darum auch Abu Bakr al-Siddiq seinen Beinamen bekommen, anlässlich der Auseinandersetzung, die teilweise zwischen den Muslimen, vor allen Dingen aber den Muslimen und den Nichtmuslimen in Mekka, also in der mekkanischen Zeit noch, ausbrach, als der Prophet s.a.w. sagte, dass er des Nachts von seinem Herrn, von Allah s.w.t. zum weit entfernten Gebetsplatz, also zum Masjid al-Aqsa, gebracht worden ist, wie es im Beginn der Surah al-Isra genannt wird, das was wir später auch aus dem Beginn des Mi'raj kennen, und alle waren sich darüber uneinig, auch viele Muslime waren sich nicht einig, wie kann das denn eigentlich sein, aber Abu Bakr as-Siddiq sagte nur, auch das ist interessant, nenne mir, Gesandter Gottes, den Ort, wo du gewesen bist und beschreibe ihn mir, weil er schon einmal in Al-Quds Jerusalem gewesen war, und jedes Mal sagte er, das stimmt, und dann sagte er, ich bezeuge das, und darum wurde er as-Siddiq genannt. Das heißt, sobald er nicht den geringsten logischen Zweifel haben muss, bezeugt er eine Sache, und selbst wenn sie eigentlich vom Normalverstand so weit fern ist. Darum ist die Kraft des Siddiq bei dem Siddiq so stark, dass er sich auf die Wahrheit der Offenbarung verlässt. Und wenn wir sagen Offenbarung, meinen wir die indirekte durch die Sunnah genauso. Wer also dieses bezeugt und dementsprechend lebt, wird eben auch als Siddiq bezeichnet und hat eine besondere Rolle inne. Damit möchte ich zunächst einmal in aller Kürze auch belassen, damit es nicht zu lang wird. Gut, Assalamu alaikum wa rahmatullah.